Bald war die Gelegenheit da, Pida und seine Kiowas durch meinen Anblick zu überraschen, die mich doch an den Baum des Todes gefesselt in ihrem Dorf glaubten. Old Shatterhand ist frei? Wer hat ihn losgegeben? Niemand. Ich habe mich selber freigemacht. Das war doch unmöglich. Für mich nicht. Ich habe Tangua, deinem Vater, versprochen, über dich zu wachen. Ich bin dein Freund und werde jede Gefahr für euch durch meine Vermittlung bei den Apachen abwenden. Doch kann ich euch nur dann beschützen, wenn du mein Freund und Bruder bist. Steig ab. Wir werden die Pfeife des Friedens miteinander rauchen. Uff. Held Old Shatterhand, der große Krieger. Pi dafür würdig, sein Freund und Bruder zu sein. Ja, beeile dich, damit die Krieger der Apachen nicht ungeduldig werden. Nach dieser Zeremonie nahm Pida die Bedingungen Tilatas an und schickte seine 10 Begleiter heim. Danach ritten wir weiter am Ufer des Rio Pecos abwärts. Am späten Nachmittag des nächsten Tages langten wir in der Nähe des Pueblos an. Ich erkundigte mich zunächst einmal nach dem alten Inta, den ich sofort sprechen wollte. Man führte mich mit Pida in einen kleinen, in den Felsen gehauenen Raum, wo der Alte saß. Er begann mir eine lange Rede zu halten, die ich aber bald unterbrach. Wenn der weiße Mann seine roten Brüder nicht mit Gewalt aus ihrem Lande vertrieben hat. Sag mir das später, Freund Inter. War gestern ein fremdes Bleichgesicht da? Ja. Er ließ sich zu mir führen und zeigte mir auf Leder das Totem Winnetous, von dem er einen letzten Befehl ausführen soll. Was wollte er von dir? Die Beschreibung des Sees, den ihr damals Deklil To genannt habt. Du hast sie ihm gegeben? Ich musste doch, denn Winnetou hatte es durch sein Totem befohlen. Dem alten Mann war kein Vorwurf zu machen. Er hatte nur das Totem seines geliebten Häuptlings geachtet und danach gehandelt. Ich fragte ihn weiter, ob das Pferd des Besuchers ermattet gewesen sei. Gar nicht. Es ging so munter, als hätte es lange Zeit ausgeruht. Hat er hier gegessen? Ja, doch nicht viel. Er hatte keine Zeit dazu. Er fragte nach Fasern zu einer Zündschnur. Auch Pulver mussten wir ihm geben. Sehr viel Pulver sogar. Damit wollte er etwas auf- oder wegsprengen. Hast du gesehen, wohin er das Totem steckte? In einen Medizinbeutel. Darüber wunderte ich mich, denn ich weiß doch, dass die Bleichgesichter keine Medizinen haben. Uff, er hat den Beutel noch. Es ist meine Medizin, die er mir gestohlen hat. Stohlen? War denn dieser Mann ein Dieb? Noch schlimmer als ein Dieb. Es war Senta, der Inchuchuna und Chochi ermordete. Wenn wir Senta noch einholen wollen, bevor er den Schwarzen See erreicht, müssen wir sofort weiter. Ich will Tilata um frische Pferde bitten. Er wird mit uns reiten. Möge Manitou euch Flügel geben. Ha. Mit guten Pferden und genügend Lebensmitteln versehen, brachen wir schon 2 Stunden später wieder auf, in Begleitung einer großen Zahl Apachen. Nach einem scharfen Ritt von 16 Tagen trafen wir auf einen einzelnen Indianer vom Stamm der befreundeten Mimbrenyo, der Winnetou und mir bekannt war. Er hielt sein Pferd an und rief erfreut: Old Shatterhand, du lebst? Soll ich gestorben sein? Ja, von den Sioux erschossen. Wer hat das gesagt? Ein Bleichgesicht, das in unser Lager kam. Es erzählte uns, auf welche Weise der große Old Shatterhand und der berühmte Winnetou ums Leben gekommen seien. Wir mussten ihm glauben, denn er besaß das Totem Winnetous und auch seine Medizin. Winnetou ist leider wirklich tot. Aber seine Medizin trägt er auch in den ewigen Jagdgründen. Old Shatterhand muss sich irren. Der weiße Mann wollte ein frisches Pferd und einen Führer zum Schwarzen See. Er bot dafür die Medizin Winnetous. Ich erfüllte seine Wünsche und bekam von ihm diese Medizin hier. Uff, meine Medizin.